dum lum di lum di dum digi digi dum. Zeig dich mir, meine Schöne, so wie dich Gott ersann, so wie dich Gott ersann.